Dem Bericht des südkoreanischen Senders CBS zufolge entlarvte der ehemalige Minister für Kultur, Sport und Tourismus Südkoreas am 26. Dezember durch Massenmedien, dass die Aufstellung der schwarzen Liste der Kulturschaffenden, die zurzeit einen großen Skandal erregt, vom Blauen Haus gelenkt wurde. Er sagte, nach der Anordnung vom ehemaligen Leiter des Sekretariats des Blauen Hauses Kim Gi-chun hätten der Chefsekretär für Bildung und Kultur des Blauen Hauses und die weiteren dem Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus die Schwarzliste von 9.473 Kulturschaffenden und Künstlern übergeben, die die Klärung der Wahrheit über die Katastrophe vom Schiff Sewol verlangten oder gegen das Regime vorgingen und die fortschrittlichen Kräfte unterstützten. Laut News 1 vom Südkorea kam die Tatsache darüber ans Licht, dass Kim Gi-chun die wichtigsten Materialien über die Skandalaffäre von Park Geun-hye und Choi Soon-sil verbarg.